诉我无尽的悲剧 Oh my religion Nichts bewirkt wo alles drop und Hunger My religion Ein Licht für die Stadt Und ein Licht für die Glück Der mir glaube da dran Lebe gut zurück Bestimmt bald wieder Komm und singe allein Denn sind sie mir verloren Und mir singe jetzt euch Für ein besser Morgen Wie ne kleine Panz Mit Angst im Keller, mein Leben. Doch mir komme dadurch lurt wieder heller, mein Leben. Ein Licht für die Jude und ein Licht für die Schlechte. Ein Licht für die Krumme und für die Rechte. Und ich singe allein. Stiller und das war da wohl gut ganz bestimmt bald wieder komm wir singen allein denn sind sie mir verloren und wir singen jetzt euch für ein besser Morgen da wo gesungen wird da lass dich nie Bös Menschen, die ankennen leben.